enigma as vexing as life itself. Ziggy? Ziggy? Hä? Ey, was ist los mit dir? Gute Frage. Was ist denn los mit mir? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben zu viel Emrakul gesehen. Ja, wir begrüßen euch diese Runde wieder mal zu einer Runde Magic Taverne. Wie wir diese Woche etwas über Standard reden werden. Aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, erstmal... Ja, es gibt, sagen wir mal, wichtigere Dinge. Ja, alles okay noch mit dir? Na klar, mir ging's nie besser. Okay, alles klar. Ja, es ist ein neuer Spoiler rausgekommen für Eldritch Moon. Und Junge, was für ein Spoiler. Oh ja, wahrscheinlich der wichtigste im ganzen Set. Also gut, ja, natürlich der wichtigste. Es ist das Set-Symbol. Mhm. Es ist einfach das, worauf alle gewartet haben, worauf alle spekuliert haben. Emrakul. Ja. Also, es ist tatsächlich Emrakul gewesen. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich jeder. Ja, genau. Wir verlinken die Karte selber noch. Können einfach erstmal den Effekt und die Karte aufsagen. Ja. Emrakul, the Promised End. Also allein der Name ist schon eigentlich fast eine Anspielung darauf, dass die Leute darauf gewartet haben. Und es einfach stimmt. Darauf dann anspielt. Ja. Emrakul selber, natürlich legendäre Kreatur, Eldrazi. 13 Mana, 13-13. Immer noch ziemlich dick. Mhm. Der alte Emrakul oder die alte Emrakul ist ja weiblich. Richtig. Wie auch immer man drauf kommt, ein Eldrazi ein Geschlecht zu geben. Ist immer noch ziemlich dick. Die alte hatte 15-15 für 15 Mana-Kosten. Die Effekte... Emrakul selber kostet eins weniger für jeden Kartentypen im Friedhof. Spielt super mit Delirium und eben Madness oder was auch immer. Also im Grunde genommen alles, was den Friedhof füllt. Und jetzt kommt natürlich das, wie soll man es sagen? Das ist so dieser Knackpunkt mit der Karte. Wenn Emrakul gecastet wird, ist er typisch für diese dicken Eldrazi-Titanen, ihr Effekt kommt sofort raus, sobald sie gecastet werden. Kriegt man die Kontrolle über den Spieler, also den gegnerischen Spieler natürlich, für seinen nächsten Zug. Und nach diesem Zug bekommt er selber nochmal einen Extra-Turn. Ja, also im Endeffekt, die Idee dahinter ist sozusagen ein etwas gefixter Mindslaver, wenn man so möchte. Also Mindslaver, das Ding kann man halt tappen und opfern, um den Gegner in seinem nächsten Zug zu kontrollieren. Emrakul macht das Gleiche, nur dass es dem Gegner danach nochmal einen extra Turn gibt. Also bei Mindslaver so ein bisschen ein Problem ist halt eben, dass man sozusagen dadurch, dass man seinen eigenen Turn verliert, gewinnt der Gegner mehr oder weniger zwei Turns, nämlich einmal den eigenen und dann nochmal seinen nächsten. Bei Emrakul sollte es so ein bisschen gefixt sein, damit man halt nur einen Turn verliert sozusagen. Genau, trotzdem ist es nicht ganz so einfach, darum rumzukommen, auch als Gegner. Emrakul selber ist fliegend mit Trample und das ist schon gewaltig. Also eine 13-13 mit fliegend Trample in einem aktuellen Standard, wo fliegend Removal fast nicht drin ist, wenn dann nur im Sideboard. Und dann auch noch Emrakul selber hat Protection from Instance. Mhm. Also sobald das Ding auf dem Feld ist, also es kann gecountert werden. Das ist die einzige Downside. Würde ich mal behaupten, aber dann hat es Protection from Instance und viele Sachen, die der Gegner eben in unserem Zug machen kann, sind eben Instance, klar, außer er macht irgendwas mit Madness, aber selten der Fall momentan, ist der Emrakul erstmal geschützt. Stimmt. Vorerst mal für unsere Runde. Dann übernehmen wir natürlich den gegnerischen Zug und falls er Sorcery Speed Removal auf der Hand hat, werden wir das Zeug natürlich rausbraten für irgendwas, am besten für seine eigenen Kreaturen. Mhm. Also die einzige Chance, Emrakul vom Feld zu kriegen, ist entweder selber als Gegner dann in seinem eigenen Zug wieder ein Removal zu topdecken oder eben ein Clipwings rauszuhauen. Aber wer benutzt das schon im Main Deck? War Clipwings nicht instant? Er ist zwar instant, aber es zwingt einen dazu, fliegende Kreaturen zu opfern. Jeden Spieler. Deswegen ist es so eine kleine Ausnahme. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, das wird Main Deck eigentlich nicht gespielt. Deswegen, ja, sehr groß. Was allerdings ganz cool ist, muss man sagen, der Engel, den es in Shadows over Innistrad gab, der für Weiß und Grün, Gott, wie heißt der noch gleich? Es fällt mir gerade nicht ein. Aber der gibt ja dir und Menschen, die du kontrollierst, Hexproof. Ja. Lustigerweise kann der dich vor dem Emrakul-Trigger beschützen. Wie meinst du? Ja, Hexproof beschützt dich ja vor Fähigkeiten und Zaubern, die dein Gegner kontrolliert. Ah, Target Opponent, da kommt es. Ah, ist nicht schlecht. Flavormäßig eigentlich ganz cool. Ja, das ist nämlich, was wir auch gesehen haben, ist ein Artwork von einem Story-Spoiler, wo anscheinend auch wieder zwei mächtige Engel, also Vorsicht, Spoiler, die nächsten 10 Sekunden vielleicht skippen, zwei sehr mächtige Engel werden zu einem Eldrazi-Viech verschmolzen. Spoiler Ende. Ja, und ist einfach praktisch diese Segada, glaube ich, heißt sie. Segada müsste das sein. Genau, Segada war die grün-weiße. Genau, ist im Grunde genommen wahrscheinlich die letzte Bastion an Engeln, die nicht komplett bescheuert sind. So macht's zumindest den Eindruck, ja. Oh, da kommt noch einiges storymäßig auf uns zu. Wollen wir's hoffen. Ja, genau. Aber, wie gesagt, das ist der einzige Spoiler diese Woche. Wir hoffen, dass nächste Woche einfach schon die ganzen Spoiler anfangen. Werden sie wahrscheinlich auch. Bald ist ja Release, also es ist nur noch ein Monat. Ja. Bis das kommt. Und da werden wir auch ein bisschen drüber reden. Aber was diese Woche auf euch wartet, wir schauen uns ein bisschen das Standard-Metagame an. Ja, denn momentane eben. Genau, weil wir stehen ja jetzt im Endeffekt so ein bisschen kurz vorm Ende von eben diesem genauen Standard, in Anführungsstrichen Block, wie er jetzt gerade ist, halt mit den 5 Sets, die wir im Moment haben. Weil ja eben, wie du schon gesagt hast, in einem Monat kommt Eldritch Moon raus und dann verändert sich nochmal eine ganze Menge. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und deswegen wollten wir euch heute nochmal so einen Überblick darüber geben, wie sich halt Standard im Laufe von SOI weiterentwickelt hat. Genau, also der Zyklus, um das ganz kurz zu fassen, beinhaltet jetzt momentan so, jedes Mal wird es von 5 auf 6 Sets steigen, wenn ein neues Set rauskommt. Also jetzt werden wir praktisch mit Eldritch Moon ein 6. Set in Standard bekommen. Mhm. Sobald dann Kaladesh rauskommt, das 7. Set, werden 2 rausgeschmissen. Also ein ganzer Block wird auf einmal rausgeschmissen. Das wäre in dem Fall Dragons und Origins. Auch wenn es kein eigener Block ist an sich, aber das sind noch Sachen aus dem alten Zyklus, sagen wir mal. Genau, die 2 fliegen gleichzeitig raus. Dann sind wir wieder bei 5. Und sobald dann Aether Revolt. Aether Revolt rauskommt, eben das Folgeset zu Kaladesh, gehen wir wieder auf 6 hoch. Jo. Und dann geht's so weiter. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie dieses 2-Block und dieses Rotationsformat sich auswirkt im Vergleich zu wie es davor war. Genau, also wenn man jetzt mal beachtet, sagen wir mal, jetzt kommt Aether Revolt raus, und dann werden praktisch wieder 2 Sets. Nee, Moment. Jetzt habe ich mich ein bisschen verrechnet. Mit Kaladesh fliegen Dragons und Origins raus. Genau, dann kommt Aether Revolt, dann sind wir wieder bei 6. Genau. Und sobald das Folgeset da kommt, eben der neue Block, dann fliegt Zendikar raus. Richtig. Und das wird auch nochmal richtig einschlagen, wenn die ganzen dreckigen Eldrazi mal raus sind. So mehr oder weniger. Emrakul ist ja jetzt gekommen. Aber ja, da werden die meisten starken Eldrazi, wie eben der Fortnite-Seer und so weiter, rausfliegen. Aber alles Zukunftsvision, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, das momentane Standard-Metagame wird eigentlich von 2 Decks dominiert, vor allem von einem, extremst. Und ich glaube, jeder weiß es inzwischen, wer sich da ein bisschen auskennt, das ist einfach Green-White Tokens. Oh ja. Und dieses Deck, also ich durfte auch schon dagegen spielen, das ist brutal. Es schlägt einfach nur an so vielen Ecken und Enden, das ist unglaublich. Ja, das ist, ich kann es eigentlich nur als Weenie-Hölle momentan bezeichnen, dass momentan einfach nur so gespielt wird, dass möglichst günstige, gute Kreaturen rausgehauen werden und mit irgendwelchen Sachen kombiniert werden, um den größtmöglichen Value rauszukriegen. In dem Fall eben immer noch, Collected Company, was im Band Company Deck benutzt wird. Mhm. Immer noch eine saugute Karte, wenn man eben günstige Kreaturen spielt, perfekt. Ja. Green-White Tokens benutzt zum Beispiel einen Hangerback-Walker, aber meistens gar nicht mal, um Tokens zu erzeugen. Denn das ist ein Trigger-Effekt für Avacyn. Falls man Avacyn hart triggern will, dann castet man einfach den Hangerback-Walker für 0. Er stirbt sofort und Avacyn flippt. Ja klar, das ist auch schon ziemlich gutes Game. Aber ich denke, dass das doch nicht mal der Hauptfokus ist. Also ich meine, in einem Deck, wo du halt Tokens spielst und weit gehen willst, da sind die Tokens von dem Hangerback-Walker, die dann halt auch noch Evasion haben, vor allem zusammen mit zum Beispiel einem Gideon-Emblem oder so, echt mächtig. Ja, das ist auf jeden Fall. Und wir können uns einfach mal ein paar Karten anschauen. Also wenn ihr die, ich würde mal sagen, ihr kennt das Deck eigentlich fast schon, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt. Aber wir schauen uns einfach mal kurz die Karten an. Eben der Hangerback Walker als Kreatur, der Den Protector noch aus Dragons, auch einfach eine saustarke Karte für 2 Mana. Mhm. Sylvan Advocate, 4x, 2 Mana, ja. Saustark. Also allein schon eine 2 Mana 2-2 mit 2-3 mit Trample, oder? Wachsamkeit. Wachsamkeit, genau. Die auch noch, also erstmal, wenn man sie Turn 2 spielt, eine 2-3 mit Wachsamkeit, was absolut stark ist. Und selbst wenn man sie später spielt, besagt sie ja auch, wenn man, glaube ich, 6 Länder hat, dann bekommt sie einfach plus 2, plus 2. Ja, also und eine 2-Mana 4-5 im Late Game. Also, ja, also einfach gestört. Und natürlich 4 Evisons. Ja. Und Evison ist einfach mächtig, vor allem wenn sie flippt. Schöner Boardwipe. Also, und dann durch. Evison, ich meine, wir haben auch schon mehrmals drüber geredet, die Karte ist sick, muss man nicht viel mehr dazu sagen. Und was sie sonst spielen, im Endeffekt, die drei, ja, fast schon Kernkarten in diesem Deck sind erstmal 2 Planeswalker, nämlich Gideon, Ally of Zendikar, der macht Tokens, der gibt dir einen Buff mit seiner Ult, kann eigentlich alles, was man will. Und dann Nissa, Voice of Zendikar, die macht Frau selber macht Tokens. Auch, macht Tokens. Sie bufft. Und zwar alles mit 1-1-Countern. Die Ulti von ihr ist gar nicht mal so wichtig, die wird wahrscheinlich niemals benutzt werden, weil die ja nicht stark genug ist für das, was wir machen, aber das reicht schon. Ja. Das ist schon genug. Und wir werden unterstützt von 4x Oath of Nissa, was uns mal abgesehen davon, dass wir dann wieder mal unser Deck, also unser Top-Deck ein bisschen manipulieren können oder halt eben die Karte ziehen, die wir brauchen, uns auch noch erlaubt, unsere Planeswalker mit dem Mana zu casten, was wir wollen. Ja, richtig. Also selbst wenn wir nur weißes Mana auf dem Feld haben, können wir dann Nissa casten, obwohl sie grün kostet. Also ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, wer war es? Raphael Levy oder so, ein französischer Pro, hat tatsächlich in seinem Green-White-Token-Stack Chandra gespielt. 2x Chandra und er hatte nur 4x Oath of Nissa. Und der Grund war, dass er sich halt ausgedacht hat, dass er Oath of Nissa eh so gut wie sicher ziehen kann, dass er dann seine Chandra mehr oder weniger bequem casten kann, obwohl er nur grünes und weißes Mana hat. Ist es aufgegangen? Ja. Ja, dann. Also ein ziemlich smarter Move tatsächlich. Und auch einer, wo man sagen kann, da zahlt sich Kreativität im Deckbau tatsächlich aus. Ja, und vor allem Chandra, das werden wir jetzt dann in den nächsten Decks auch sehen, ist einfach brutal. Oh, also, ja. Da, sie ist zwar teuer, aber dafür, dass sie teuer ist, ist allein schon ihr Plus-1-Effekt einfach nur heftig. Mhm. Da muss man erstmal dagegen ankommen, dass jeden Turn sechs Schaden insgesamt durchgehen wollen. Ja. Also 2-3-1-Kreaturen mit Haste. Und ich meine, selbst wenn sie geblockt werden, in den meisten Fällen ist es ein Trade, der einen nicht besonders juckt, weil die Viecher sowieso verschwinden. Ja, richtig. Der nächste Token Generator in dem Deck ist Secure the Wastes, wird üblicherweise nur im Sideboard gespielt, aber das gibt einem halt auch nochmal eine Win Condition zusammen mit Westvale Abbey, weil man kann halt End of Turn vom Gegner einfach 5-6 Tokens mit Secure the Wastes machen und dann im eigenen Zug kann man das gleiche Mana benutzen, um halt die Westvale Abbey zu flippen und dann einfach mit der 9-7 Flying Lifelink, Trample, Indestructible. Flying Lifelink, Indestructible, Haste reinzuhauen, so. Das reicht schon. Ja. Also allein schon, dass das Ding Haste hat mit 9-7. Selbst wenn man eben Westworld Abbey erst gespielt hat. Das ist unglaublich. Einfach ja. Sick. Einfach sick. Ja, und wir sind ja noch gar nicht bei der Karte überhaupt in dem Deck. Nämlich die Farbkombination Grün-Weiß erlaubt es uns ja, im Endeffekt eine der besten Karten in Standard zurzeit zu spielen. Oh, ich hasse diese Karte. Dromoka's Command. Oh, ich war letztens erst auf einem Turnier, da warst du ja auch dabei. Mhm. Oh mein Gott, diese Karte. Diese Karte, das ist unglaublich, wie stark sie eigentlich ist. Sie hat alles, was im momentan Standard und normalerweise im Constructed eben gecountert werden muss. Mhm. Wir sagen einfach mal, was die kann. Für Grün und Weiß, für 2 Mana, ist es ein Instant, wo man sich 2 Sachen aussuchen kann von 4. Die 4 Sachen sind: Prevent all damage, target instant or sorcery spell will deal this turn. Wird selten verwendet, wurde auf diesem Turnier verwendet, und zwar richtig smart beim Finale. Und da sieht man schon mal, okay, selbst in solchen Fällen kann man diese Karte noch dafür verwenden. Der Modus ist relevanter, als man glaubt. Meinst du? Du hast Radiant Flames, zum Beispiel, du hast Kozilex Return im Format oder irgendwelche anderen Sachen, die Schaden auf mehrere Kreaturen machen, Fall of the Titans, Everson's Judgment zum Beispiel auch. Und Dromoka's Command verhindert den ganzen Schaden einfach so. Ja, aber ich meine natürlich, also klar, die ganze Karte ist absolut gestört an sich. Ja, jeder Effekt von denen ist absolut stark. Aber die Effekte, die ja eigentlich am meisten benutzt werden, sind der dritte zum Beispiel, put a +1/+1 counter on target creature, irgendwas von sich pumpen und target creature you control fights, target creature you don't control. Einfach einen Fight erzwingen. Und das ist heftiger Removal. Plump mit dem 1-1 Counter. Ja, der zweite Effekt, target player sacrifices an enchantment, das ist, sollte man Mirror Match haben oder eben irgendwelche Enchantments auf dem Feld sehen, die einem nicht gefallen, einfach weg damit. Ja, also im Endeffekt, jeder von den Modes ist gut, die Karte ist günstig, man kann sie Instant Speed casten. Es gibt einen Grund, warum zum Beispiel in Grand Prix San Jose, der letztens war, einfach 7 von 8 Decks in den Top 8 Dromoka's Command hatten. Und zwar mit 28 von 38 möglichen Kopien von der Karte in dem Deck. Das einzige Deck, das diese Karte nicht gespielt hat, war ein White-Black-Control-Deck. Einfach, weil es nicht kann. Unglaublich. Also wie gesagt, wenn ihr mal gegen so ein Deck spielt oder gegen diese Karte spielt, ihr werdet den Schmerz spüren. Sie tut so unglaublich weh. Es tut halt echt einfach nur so weh. Ja. Aber gehen wir mal gleich zu dem zweiten, ja, sozusagen Deck to Beat in Standard. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, Band Company. Ja, das ist im Grunde genommen ein schwächerer Nachfolger von Rally the Ancestors, vom alten Standard. Würde ich jetzt mal so sagen, fast schon, oder? Nicht so wirklich. Also Rally the Ancestors hat ja eher so wie das Black-Green Aristocrats Deck, das wir bei der Pro-Tour gesehen haben. Okay, ich verwechsel die zwei gerade. Genau. Gut, spielt aber trotzdem immer noch mit Collect the Company, eine der Kernkarten im ganzen Deck. Eben weil wir nichts haben, was mehr als 3 Mana kostet an Kreaturen. Ja. Und dann hauen wir sie einfach raus mit Collected Company. Genau, also ich meine, das Deck ist ja schon altbekannt und wir haben da auch schon mehrmals drüber geredet. Es hat sich auch nicht viel verändert über den Verlauf von Shadows over Innistrad. Mit der Zeit wurde es aber immer Human-lastiger. Also jetzt spielt man halt viel von der Human-Synergy eben so, wie heißt er denn? Also einmal Thraben Inspector natürlich, weil das einfach wahrscheinlich einer der besten One-Drops in Standard gerade ist. Man spielt Thalia's Lieutenant, halt eben um die ganzen Humans nochmal zu buffen. Man spielt den Duskwatch Recruiter, den man ja für 3 Mana aktivieren kann, damit er einem Card Selection gibt. Und wenn er flippt, dann macht er ja deine ganzen Kreaturen, die du casten willst, um eins billiger. Ja, und das ist allein schon, wie gesagt, ich nenne das die Weenie-Hölle. Und wenn man die ganzen kleinen Viecher noch günstiger casten kann, um Gottes Willen. Das ist schon krass. Genau, dann, was es noch an Humans spielt, ist halt der Lamhold Pacifist. Ist einfach eine 2-Mana-3-3 im Endeffekt. Und das Requirement mit Power 4 oder größer ist relativ leicht erreicht, eben vor allem, wenn man einfach 4-mal Thalia's Lieutenant mit einem Haufen Humans spielt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn sie flippt, ist sie einfach fast schon unaufhaltbar. Also ja, die ist schon ziemlich dick, wenn sie flippt mit 4-4. Und was für einen Effekt noch? Muss man kurz nachschauen. Da muss ich mal überlegen, hat die überhaupt noch einen Effekt, wenn sie flippt? Ich glaube, nicht? Nee, hat sie gar nicht. Aber trotzdem, für 2 Mana 4-4 potenziell. Ja. Ist einfach verdammt gut. Und dann wird natürlich noch der Tireless Tracker gespielt, weil man kann ihn mit Collected Company holen. Er gibt einem auch so ein bisschen mehr Sicherheit, halt fürs Late Game hinaus, eben durch die ganzen Clue-Tokens, die er macht. Und er wird mit den Clue-Tokens dann ja auch noch größer, was gleichzeitig noch mehr Synergy ist. Einfach schön. Und weil das alles noch nicht genug ist, haben wir einen alten Bekannten im Deck. Der Reflector Mage. Richtig. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich muss meinen Hass auf diese Karte. Also allgemein blau, alles was blau enthält, ist für mich eigentlich so meine Hassfarbe. Das ist meine absolute gegnerische Farbe. Ja, ich weiß, du spielst sehr gerne blau. Ja. keine Sorge, wir werden uns jetzt nicht prügeln, das machen wir nachher. Wir gehen einfach mal weiter. Und eine sehr wichtige Karte auch noch, würde ich mal behaupten, ist der Eldrazi Displacer. Oh ja. Denn Flicker-Effekte, also vor allem günstige Flicker-Effekte, sind gar nicht mal zu unterschätzen. Mhm. Vor allem, wenn man solche Karten spielt, wie eben ein Reflector Mage. Ja, das ist ja, das also, ist ja im Endeffekt die, ich sag mal, Ekel-Kombo, wenn man so möchte. Ja, und das reicht schon, wenn man das zum Beispiel auch auf einem Thraben-Inspector macht, dann ja, klar. Kriegt man einfach nochmal einen Clue, wenn man unbedingt 3 Mana darauf ausgeben will. Aber meistens ist es eher für den Reflector-Mage gedacht. Ja. Eldrazi Displacer ist halt tatsächlich einfach auch eine der wirklich besseren Karten in Standard, weil einerseits hat er gute Stats, 3-3 für 3 ist mehr als in Ordnung, und er kann halt eben entweder deine eigenen Sachen flickern für bessere Effekte, nicht nur den Reflector Mage, halt auch zum Beispiel Thalia's Lieutenant oder sowas, ja, ist auch gute Value, und er kann aber auch zum Beispiel große gegnerische Blocke aus dem Weg räumen, dadurch, dass die Kreatur dann ja getappt wieder ins Spiel kommt. Also einfach krass. Ja, und da kommen wir ja zu den Spells. Was wird natürlich gespielt, wenn man die Zugang auf weiß und blau, grün hat? Fjordur Mokkas Command. Ja, Fjordur Mokkas Command. Dazu, keine Frage. Nee, dazu sage ich gar nichts mehr. Und wir spielen noch einen Command. Oh Gott, wie spricht man die in Drachen aus? Ojutai's Command. Ojutai's. Oh, war doch einfacher. Was kann die denn? Die sehe ich ja selten. Das ist eine, die ich zum Beispiel in meinem Blue-White-Deck hatte. Also auch wieder Instant, dieses Mal aber 4 Mana. Wähle 2 aus. Da kann man einmal eine Target-Creature-Card mit CMC 2 oder weniger vom Friedhof wieder ins Spiel bringen. Also fast jede Kreatur in diesem Deck so ungefähr. Man kriegt 4 Life, das ist nicht so relevant. Man kann einen Kreaturen-Spell countern, das ist sehr relevant. Und man kann eine Karte ziehen, und das ist natürlich auch immer relevant. Und das für, ja, 4 Mana Instant Speed, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber Drumokas Command. Ja. Ja. Viel mehr gibt's eben auch über dieses Deck nicht zu sagen. Das ist Band Company, jeder kennt es, viele spielen es, viele andere mögen es überhaupt nicht. Machen wir doch einfach weiter mit dem nächsten Deck, nämlich White Red Humans. Oh ja, das ist ein neues Deck, würde ich mal sagen. Also beziehungsweise neu konzipiert worden jetzt. Das ist das ehemalige White Weenie Deck, würde ich es mal nennen. Genau, also halt Mono White. Genau, spielt einfach alle günstigen weißen Kreaturen, die es einfach gibt. Eben sowas wie einen Dragon Hunter oder Kithion selber. Also selber erstmal eine Kreatur. Genau. Für einen Mana und wahrscheinlich auch einer der stärksten One-Drops im ganzen Spiel, also im ganzen Standard momentan. Ja, das ist halt, also was ich immer ganz lustig finde an dem Deck ist, dass es Game 1 üblicherweise eben immer noch dieses Mono-White-Humans-Deck ist, aber ab Game 2 dann wird gesideboardet und man boardet rein 4x Needlespires, also das Manland, das Rot-Weiße, und 4x Reckless Bushwhacker. Und falls ihr nicht mehr wisst, was der Reckless Bushwhacker ist, das ist eine... Oh, Moment, das muss laden. Okay. 3 Mana, ein rotes davon, 2-1 mit Haste. Und jetzt kommt's aber, man kann ihn für ein rotes und ein beliebiges mit Search-Kosten casten, also um eins billiger, wenn davor was anderes gecastet wurde, was gar nicht mal so schwer ist, wenn wir dauernd nur 1er und 2er Drops raushauen, dass wir dafür noch Mana haben. Und wenn die Search-Kosten bezahlt wurden, kriegen andere Kreaturen, die man kontrolliert, +1/+0 und Haste bis zum Ende des Zuges. Und nehmen wir an, wir sind jetzt Turn 5, Turn 6, hauen einfach unsere ganzen kleinen Kreaturen noch raus. Wir haben vielleicht sogar noch welche auf dem Feld, die von mir aus von Always Watching auch noch am besten gebufft sind. Mhm. Dann einen Bushwhacker raus. Die kriegen alle nochmal Haste. Volles Pfund, nochmal +1/+0. Ja. Und mit Always Watching eben noch Wachsamkeit. Also, ja. Kein Problem. Kein Problem. Ja, im Endeffekt, was halt cool ist an dem Deck, ist, dass es eine sehr niedrige Mana-Curve hat. Und Always Watching ist im Endeffekt pre-Sideboard tatsächlich die einzige Karte mit Converted Mana-Cost von 3. Es gibt keine teurere Karte in diesem Deck als Always Watching. Und dementsprechend, das ist auch das Coole, ist die Landbase aufgebaut. Wir spielen gerade mal 18 Länder. Aber halt... Die niedrige Mana-Curve ist nicht der einzige Grund, warum wir es uns leisten können, so wenige Länder zu spielen. Ein anderer Grund ist der, Gott, wie heißt der gleich, Knight of the White Orchid. Oh ja, das ist das einzige Deck momentan in Standard, würde ich mal behaupten, was tatsächlich als zweites beginnen will. Weil, also man darf nicht unterschätzen, wie stark Knight of the White Orchid wirklich ist, dass man im Grunde genommen seinen, wie soll man es sagen, dadurch, dass man ja als Zweiter beginnt, hat man natürlich erstmal immer ein Mana weniger als der Gegner, so mehr oder weniger. Und durch den Knight of the Wild Orchid kriegt man so viel Tempo an Mana raus. Ja. Also man darf wirklich nicht unterschätzen, wie stark das ist, dass man dann auf einmal Obwohl man es weiter angefangen hat, ein Mana mehr hat als der Gegner. Mhm. Vor allem das Mana kommt ungetappt ins Spiel. Das heißt im Endeffekt, du kannst dir was mit dem Knight holen gehen und hast dann noch ein ungetapptes Mana, um eine von deinen ungefähr 20 Ein-Mana-Kreaturen zu casten. Ja, und nicht zu vergessen, der Knight selber ist eine 2-2 mit First Strike. Also Der ist einfach unglaublich stark selber noch. Also, ja, das ist einfach auch wieder so eine verdammt gute Kreatur. Was gibt's noch zu sagen zu dem Deck? Ja, wie wir es bereits in anderen Podcasts erwähnt haben, Thraben Inspector ist eine verdammt gute Karte. Vor allem in dem Deck, weil es halt die Möglichkeit gibt, gleichzeitig aggressiv zu sein mit den ganzen billigen Kreaturen und aber noch Karten nachzuziehen, die man dann natürlich auch wieder ausspielen kann. Ja, also, wie gesagt, das ist ja auch ein Aggro-Deck. Und wie gesagt, es spielt halt einfach auch noch mit Kithion, Hero of Arcross. Und den kann man einfach im besten Fall auch einfach flippen. Ja, dadurch, dass man so viele Kreaturen hat und man eigentlich fast immer mit zwei anderen Kreaturen mit angreift und dadurch, dass eben die ganzen Kreaturen auch noch billig sind, noch genug Mana übrig bleibt und im schlimmsten Fall noch indestructible zu machen, der flippt. Der wird meistens flippen und das tut dann auch noch richtig weh. Ja genau, weil wenn der flippt, dann ist er halt im Endeffekt auch eine Ein-Mana 4-4. Also was noch eine andere Sache in diesem Deck ist, ist, dass eben Kithian wird effektiv zu einer Ein-Mana 4-4 und Town Gossip Monger wird effektiv zu einer Ein-Mana 2-3. Das heißt, man kriegt von vornherein schon verdammt gute Stats für den Preis und dann bufft man die Karten noch hoch mit Always Watching. Ja, und gegen so ein ähnliches Deck habe ich auch auf dem Turnier gespielt. Natürlich nicht maxed out, das war jetzt kein Pro-Turnier. Trotzdem, also ich habe wirklich den Druck gespürt von diesen kleinen Viechern. Mhm. Grauenhaft. Aber ja, wie gesagt, wir sind auch gespannt auf Eldritch Moon, was das alles bringt und ob es uns aus der Weenie-Hölle befreit, würde ich jetzt mal sagen. Und ob endlich mein Black-Red Vampires spielbar ist. Um Gottes Willen, ich will dieses verdammte Deck zum Laufen bringen. Na gut. Ich denke, das ist auch alles zu dem Deck. Es ist einfach ultra aggressiv. Also genau, eine ganz coole Sache zu diesem Deck kann man noch erwähnen. Nämlich Tom Ross, der von anderen Leuten auch gerne als The Boss bezeichnet wird, hat mit White Red Humans tatsächlich zweimal hintereinander die SCG Open letztens gewonnen. Nämlich eine letztes Wochenende und eine vor, ich glaube, zwei Wochen. Das ist schon beachtlich, würde ich mal sagen. Das ist extrem beachtlich. Ja, auf jeden Fall. Machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Deck. Jo. Das ist eins, das mich sehr, sagen wir mal, nicht verwundert, aber doch ein bisschen, ja, erstaunt, dass es tatsächlich Standard spielbar ist, White-Black Control. Das ist ein cooles Deck. Ja, es ist, also ich mag sowas eigentlich schon, so ein bisschen mehr Midgame-lastig. Ich mag Control eigentlich schon, eben nur nicht blaues Control. ja, und es spielt, das ist eigentlich fast das Coole dran, es spielt eigentlich keine Kreaturen im Bane-Deck, außer mal eine Avacyn. Ja, richtig. Das ist cool, wie du schon gesagt hast. Also, wenn man sich die Listen anschaut, muss man nicht überrascht sein, wenn man so Sachen sieht, wie zum Beispiel 0 Kreaturen, 30 Spells und dann 27 Länder oder so. Ja, also die meisten Spells davon sind einfach ganz klar White-Black, gutes Removal. Wir haben momentan eben Declaration in Stone, den wahrscheinlich besten Removal momentan in Standard, um eben auch Token-Decks zu countern, weil Declaration in Stone haut nicht nur von derselben Kreatur alles raus, was auf dem Feld ist, sondern gegen Tokens ist es erstmal effektiv, weil Tokens natürlich alle denselben Namen haben und der Gegner kriegt keine Clue-Tokens. Stimmt, ja. Weil Tokens da nicht reinzählen, wenn sie sterben. Also ziemlich stark vor allem und eben typische Sachen wie Grace of Darkness, Ultimate Prize, Anguished Unmaking, alles, was man so rausziehen kann aus Black-White. Genau. Und halt natürlich Languish einfach. Ja, also vor allem im Main-Deck Languish. Also viele spielen Languish eher im Sideboard. Dadurch, dass wir gar keine Kreaturen spielen, ist uns das einfach komplett egal. Ja. Ist halt einfach nice. Vor allem, es ist halt ein klassisches Control-Deck in dem Sinne, dass es echt dem Gegner einfach so lange alles wegnimmt, bis er überhaupt kein Gas mehr hat und auch nicht hoffen darf, noch irgendwas zu ziehen, so ungefähr. Ja. Gewinnen tut so eine Art von Deck dann wie auch dieses hier. Zum Beispiel mit Planeswalkern, also hier Sorin Grim Nemesis oder Gideon Ally of Zendikar oder Obnixilis, die ich meine, in diesem Deck ist es tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass du mal eine Planeswalker-Ult raushauen wirst. Ja, auf jeden Fall. Also bei der Anzahl an Planeswalkern, die man drin hat, plus dass man keine Kreaturen spielt und der Gegner den Planeswalker meistens gar nicht angreifen kann, weil wir ihm eben alles wegnehmen. Und sowas wie zum Beispiel Languish eben unseren Planeswalker gar nicht anrührt, können wir das alles locker rausspielen, kein Problem. Und dann lassen wir die einfach ulten. Und die Ulti von jetzt zum Beispiel Zorin. Ja, die von Zorin ist nice, weil sie dir halt eine Menge Tokens gibt und auch noch Lifelink. Und was halt eigentlich noch krasser ist in einem richtig langen Game, ist die Ult von Obnixilis. Denn die sagt ja, dass dein Gegner ein Emblem mit kriegt, wo drauf steht, immer wenn ein Spieler eine Karte zieht, verlierst du, also in diesem Fall der Gegner, 2 Life. Und dadurch, dass es ja eher so eine Late-Game-Ulti ist, wird er sowieso schon kaum noch mehr Leben haben, im besten Fall, und dann daran sehr bald sterben. Ja, ja, ich meine vor allem, dass, ich sag mal, Tandem aus Obnixilis und Zorin mit einer Obnixilis-Ult ist halt schon krass. Also, Gegner hat das Emblem, dann ziehst du mit Obnixilis eine Karte, Gegner verliert 2 Life. Dann ziehst du mit Zorin eine Karte, er verliert Life gleich zu den CMC von der Karte und dann nochmal 2 Life. Das heißt, du kannst ihn mit, dadurch, dass du 2 Karten ziehst, lässt du deinen Gegner im besten Fall irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 Life verlieren. Ja, und das ist im Endgame eigentlich schon fast tödlich. Meistens eigentlich. Ja, und eben die typischen Sachen eben. Westwell Abbey, dadurch, dass wir selber ein paar Tokens generieren können, durch sowas wie Security Wastes und so weiter. Was es auch im Main Deck spielt, was eigentlich verwunderlich ist, aber gar nicht mal so verwunderlich, wenn wir natürlich uns angeschaut haben, was die Top Decks to beat sind, die Top Decks. Hallowed Moonlight. Ja. Hallowed Moonlight, falls ihr das nicht kennt, geh mal kurz drauf, Sigi. 2 Mana Instant, ein Weiß. Bis zum Ende des Zuges, wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt und sie wurde nicht gecastet, also eben aus dem Friedhof geholt, irgendwie beschworen aus irgendwelchen Effekten, ja, und so weiter. Collected Company. Ja, Collected Company oder irgendwelche anderen blöden Tokens. Werden sie exiled. Und man zieht eine Karte. Oh ja, genau, man zieht noch eine Karte. Einfach nur, weil man es kann. Schön. Und dieses Deck spielt Hallowed Moonlight aus einem ganz bestimmten Grund im Main Deck, weil es eben ein Counter-Deck zu diesen Top-Decks sein will. Exakt. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ist zwar bei 7 von 8 Top-Decks waren es zwar Token-Decks, aber eins davon war eben dieses White-Black-Control. Genau, also das Ding kann was. Es kann auf jeden Fall was und ja, es soll, wie gesagt, eben ein Counter sein zu diesen zwei Decks. Genau. Und es schaut einfach gut aus. Also es ist gut durchdacht, meiner Meinung nach. Es nutzt alles aus, was einem Weiß und Schwarz momentan gibt. Ja. Und es ist trotzdem noch flexibel, denn wir haben noch ein Sideboard und wir können, falls wir tatsächlich merken, okay, wir müssen eine andere Strategie fahren, immer noch Kreaturen reinboarden. Ja, absolut. Wie unser allseits geliebter Kalitas. Was einfach eine saustarke Karte ist. Der Eldrazi Displacer ist auch eine saustarke Karte. Ist auch eine saustarke Karte. Manchmal auch sowas wie den Thoughtnots hier oder ein Reality Smasher. Und was sind das für Karten? Einfach nur saustark. Eine Thoughtnots hier kann so viele Mechaniken und Spielzüge des Gegners kontern, dadurch, dass man einfach Insight bekommt in die Hand des Gegners. Und er ist auch noch eine 4-4, weil warum nicht? Ah ja, klar, noch eine 4-4. Und von mir aus kann der Gegner auch noch einen ziehen, wenn er stirbt. Also meistens nehmen wir ihm genug Gas weg, dass uns diese Karte auch nicht mehr juckt. Ja, richtig. Was man natürlich zu dem Deck jetzt so im Allgemeinen sagen muss, dadurch, dass es eben so gut wie Creatureless ist, gilt hier fast noch mehr als bei jedem anderen Control-Deck. Ihr müsst natürlich schauen, wie ihr euer eigenes Zeug am besten verwenden könnt. Also bei Control muss man eigentlich mehr noch als jetzt bei einem Aggro-Deck tatsächlich einen Gameplan haben und wissen, wie kann ich es mir leisten, was mit welchen Spells rauszunehmen, sozusagen. Genau, und klar, in den meisten Fällen auf so Pro Tours wird man auf diese zwei Decks treffen da oben. Dadurch weiß man ungefähr, was man vom Gegner wegnehmen kann. Sollte man aber dann auf sowas treffen, eben wie einen White Red Humans, muss man sich ganz genau überlegen, welche Karte ich jetzt rausnehme von den kleinen Viechern, welche am gefährlichsten sein kann. Ja, und solche Sachen. Eben der Thoughtnots hier ist dafür auch noch gedacht, dass man sowas rauskontern kann. Wenn man zum Beispiel, ja, wie soll man es sagen, man spielt den Thoughtnots hier recht früh oder sagen wir mal relativ früh, nimmt den Gegner eben sein Collected Company weg oder man nimmt dem White Weenie, nenne ich das jetzt mal, also dem White Red Humans, nimmt man halt das Always Watching weg und so weiter. Ja. Also viel Strategie auch noch dabei, wie im Control üblich. Genau. Und weil wir ja schon bei Control sind, machen wir auch gleich mit dem nächsten Control-Deck weiter. Und das ist Blue-Red Eldrazi Control. Ja, das ist also Blau-Rot ist eine Farbkombination, die man in Standard nicht so oft sieht, meine ich. Vor allem in letzter Zeit habe ich das nicht so oft gesehen. Deswegen finde ich es eigentlich wirklich cool, dass man ein Deck gebaut hat. Also, dass sich jemand wirklich hingesetzt hat und ein spielbares Deck damit gemacht hat. Ist eigentlich fast wie White-Black, spielt sehr wenig Kreaturen, ist halt eben ein Control-Deck. In dem Fall, also wir haben uns eine Liste rausgesucht, das ist eine sehr, ist es eine flexible Liste, die man da anfertigen könnte? Teilweise schon, also ja. du hast so ein paar Optionen, zum Beispiel du kannst Fevered Visions kannst du theoretisch spielen und ein bisschen mehr darum dein Deck aufbauen und es gibt noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten, aber die Kreaturen selbst sind fast immer das gleiche, nämlich 4 Drowner of Hope, also die 6 Mana, 5-5, auch wieder ein Eldrazi mit Devoid natürlich. Wenn er aufs Spielfeld kommt, packt man noch 2 Eldrazi Scions auch aufs Spielfeld und man kann einen Eldrazi Scion opfern, um eine Kreatur zu tappen. Ja, eben also einen Blocker aus dem Weg räumen. Und die zweite Kreatur, Ulamog, Ceaseless Hunger, ja, ist auch stark. Also wenn das Ding mal angreift, ist eigentlich schon fast vorbei. Ja, richtig. Also ich meine, es ist halt cool, weil du musst nicht unbedingt in einem Ramp-Deck sein, um Ulamog spielen zu können. Das irgendwie ist für mich so ein bisschen die Idee, die hinter zumindest einem guten Teil von dem Deck steht. Ja, und wir können auch gleich weitermachen. Dann sehen wir, warum Ulamog spielbar ist, obwohl es kein Ramp-Deck ist. Genau, denn im Endeffekt, wenn wir nicht rampen und Ulamog so früh wie möglich raushauen wollen, dann müssen wir ja irgendwie dafür sorgen, dass wir so weit ins Game reinkommen und noch leben, dass wir dann unseren Ulamog casten können und dann noch mit ihm gewinnen. Und wie macht man das in Blau? Ach, Counter. Ja, richtig. Ja, also da hätten wir typische Counter Clash of Wills. Eigentlich ein ziemlich guter Counter, sehr flexibel, dadurch, dass es blau und X kostet und eben Counter-Target-Spell unless its controller pays X. Also können wir damit ausrechnen, okay, kann er das countern, wenn wir so viel zahlen? Im besten Fall hat der Gegner gar kein Mana offen und dann casten wir das Ding einfach für blau. Ja gut, für blau. Für blau und eins blau, so für 2 Mana. Ja, das die Nightgames funktionieren wahrscheinlich leider nicht. Ja, das war jetzt auch ein Denkfehler von mir. Also für 2 Mana Counter-Target-Spell. Sau stark eigentlich. Ja. Und dann haben wir halt auch noch Spell Shrivel. Ist im Endeffekt ein 3-Mana-Counter-Spell, außer der Gegner zahlt 4. Und wenn der Spell gecountert wurde, wird er exiled. Das ist, nach einigem Nachdenken habe ich tatsächlich beschlossen, dass Spell Shrivel besser ist als Void Shatter. Void Shatter war ja der Counter-Spell in Oath of the Gatewatch, der 1 und doppelblau war. Und der im Endeffekt gesagt hat, Counter-Target-Spell, und wenn er gecountert wurde, wird er exiled. So wie auch bei Spell Shrivel. Spell Shrivel, ich meine, im Endeffekt wird wahrscheinlich kein Mensch 4 Mana bezahlen können für die wichtigen Sachen, die er spielt. Und der Spell wird geexiled, was stellenweise auch ziemlich relevant ist, eben gegen zum Beispiel so Karten wie Ojutai's Command oder gegen eine Flip Liliana. Und Spell Shrivel ist deutlich leichter, tatsächlich in Turn 3 zu casten. Eben dadurch, dass eben Doppelblau rausgenommen wird. Genau. Ja. Und auch noch so typische Karten. Also was wir einfach haben wollen, ist Card Advantage ohne Ende. Und da ist Anticipate unser guter Freund, würde ich mal sagen. Also Anticipate ist im Endeffekt mal wieder so eine gefixte Version von diesen so Brainstorm, Ponder, Preordain-mäßigen Spells. Und halt im Endeffekt gute und günstige Card Selection für uns. Ja, auf jeden Fall. Nächste Karte, Spatial Contortion. Genau. Das ist, ich würde es eigentlich fast eher Removal nennen, weil die Karte gibt für 2 Mana, 1 davon colorless, Target Creature gets -3/-3 until end of turn. Also im Grunde genommen -3. Die meisten Viecher werden keine 3 haben. Eben dadurch, dass wir in dieser verdammten Weenie-Hölle sind. Und vieles wird einfach dran sterben. Ja, und da können wir, denke ich, auch gleich auf eins der anderen Themen in diesem Deck eingehen, nämlich Colorless, mehr oder weniger als dritte Farbe. Denn dieses Deck, ich meine, einerseits ist eine der Finisher Colorless, nämlich Ulamog. Andererseits hat man im Sideboard auch wieder den Thought Notes hier. Macht ja auch irgendwo Sinn. Und wir haben jetzt Spatial Contortion. Und wir haben auch noch ein paar Wege, wie wir besser an Colorless rankommen. Einerseits haben wir Shivan Reef, also das blau-rote Painland, das auch für Colorless tappen kann. Wir haben ein paar Colorless Lands mit zum Beispiel Spawning Bed oder Majoring Network. Und jetzt kommt eine ganz coole Interaktion. Wir haben Shrine of the Forsaken Gods, den man für 2 Mana tappen kann, wenn man damit Colorless Sachen spielt. Also zum Beispiel Spatial Contortion oder so. Oder man kann die 2 Mana ausgeben für ein Hedron Archive, das dir selbst dann auch wieder 2 Mana geben kann. Und hat sich damit sozusagen so ein bisschen ein sogenanntes Sol Land gebaut. Also nach Sol Ring, der ja 1 Mana kostet und für 2 Mana tappt. Da kann man hier tatsächlich schon relativ früh sein Hedron Archive online bekommen. Und dann springt man natürlich schon richtig im Mana. Das ist im Grunde genommen dieser Ersatzramp, würde ich mal sagen, ja, für unseren Ulamog, der ja unser Finisher ist. Und wie gesagt, also ich finde das Deck einfach cool, weil man sieht, okay, man kann auch anders einfach rampen oder ja, dicke Vier rankommen, wie du gesagt, also mit Ulamog. Und es spielt auch ziemlich smart. Also klar, dir gefällt es am meisten mit den ganzen Countern. Mir wird es wahrscheinlich keinen Spaß machen, gegen das Deck zu spielen. Ich finde es trotzdem einfach sausmart, wie das gebaut wurde. Und es spielt noch 2 Planeswalker, vor allem einen davon, wo ich nicht gedacht hätte, dass er überhaupt spielbar ist momentan in Standard. Ja. Der neue Jace. Jace, Unraveler of Secrets. Ja, das ist tatsächlich überraschend. Ich meine, ein 5-Mana Planeswalker muss natürlich schon ordentlich was machen. Aber Fakt ist, der Mann macht ordentlich was in diesem Deck. Denn seine Plus 1 ist einmal Card Selection auch wieder, ähnlich wie Anticipate, Scry 1 und dann zieh eine Karte, hat tatsächlich, ist von der Value eigentlich echt sehr ähnlich, überraschenderweise. Dann Minus 2 ist ein Bounce-Effekt, auch wieder gut einfach, um das Feld frei zu halten oder frei zu machen. Und die Minus 8, die Ult, wird man jetzt wahrscheinlich nicht so oft verwenden, aber einfach, dass wir es erwähnt haben, immer wenn ein Gegner seinen ersten Spell in jedem Zug castet, wird der gecountert. Und zwar automatisch, ja, ohne irgendwelche Kosten zu zahlen. Im Grunde genommen, ja, also wenn wir Jace tatsächlich zum Ulten kriegen und den Gegner bis dahin einfach auf Schach gehalten haben oder in Schach gehalten haben, haben wir ihm sowieso den meisten Spaß schon genommen. Mhm. Und wenn wir noch Ulten, ist eigentlich schon endgültig vorbei. Weil dann hat er sowieso eigentlich fast kein Gas mehr und das Gas, was ja, er noch zieht, kann er nicht spielen. Also die Ult wird man wahrscheinlich nie benutzen, aber wenn man es mal machen kann, dann ist es halt irgendwie so, ja, es ist eigentlich schon vorbei gewesen. Genau. Man macht es einfach nur, um den Gegner nochmal eins reinzudrücken. Genau, weil das macht Blau ja ganz gerne. Ja. Und der andere Planeswalker, also so überraschend wie der erste war, ist der zweite überhaupt nicht überraschend, nämlich Chandra. Ja, also Blau-Rot, einer der stärksten roten Planeswalker, meiner Meinung nach, auch wenn sie teuer ist. Absolut. Für 6 Mana. Aber wie gesagt, der Plus-1-Effekt, dass man jeden Zug einfach mit 6 Schaden irgendwie zurechtkommen muss. Plus der Null-Effekt, der auch sehr stark ist, falls man eine neue Hand braucht oder ja, überhaupt keine Handkarten hat. Im schlimmsten Fall, dann zieht man einfach nur eine nach. Ist auch okay für einen Planeswalker-Effekt, der Null kostet. Und der Minus-X-Effekt, der einfach ein Boardwipe ist. Ja. Und zwar ein ziemlich guter Boardwipe, denn der ist auch flexibel. Absolut. Mit Minus-X. Also, was auch immer du willst in einem Control-Deck, im Endeffekt, Chandra tut es. Deswegen ist die da drin und sie leistet eine ganze Menge Arbeit. Ja, also das ersetzt praktisch unsere nicht vorhandenen Kreaturen. Ja. Also es hält den Gegner auf Schach, bis Ulamog kommt. Ja, richtig. Und das macht sie verdammt gut. Und das war im Endeffekt das Blue-Red Eldrazi Control Deck. Coole Sache. Aber ein Deck haben wir jetzt heute noch für euch. Und das ist Four Color Rites. Es ist, jetzt mal so am Anfang gesagt, sozusagen das andere Collected Company Deck, das es gerade in Standard gibt. Ja, also das ist auch wirklich ein sehr interessantes Deck. Klar, auch wenn diese Decks nicht so stark sind wie die Deck to Beat momentan, also die 2 guten da oben, finde ich es trotzdem einfach erstaunlich, dass man immer noch was zusammenbauen kann, vor allem mit so viel Farben drin, eben 4 Color Rites, das trotzdem noch standardfähig ist. Ja, also das mit den 4 Farben ist tatsächlich recht interessant, weil ich meine, man spielt ja eben Cryptolith Rite, das ist ein 2-Mana-Enchantment, das besagt, dass Kreaturen, die man kontrolliert, den Effekt haben, dass man sie tappen kann, um ein Mana von einer beliebigen Farbe zu seinem Mana-Pool hinzuzufügen. Ja, hilft halt einerseits dabei, extrem viel Mana zu machen und andererseits aber eben dabei, deinen Mana zu fixen, dass du halt deine ganzen vierfarbigen Sachen casten kannst. Ja, also ich habe auch schon ein Ramp-Deck, also ein Eldrazi-Ramp-Deck mit Cryptolith Rite gesehen. Einfach saustarke Kombination, eben seine Science zu tappen für Mana und dann noch zu sacken für Mana. Also jedes Sign ist potenziell zwei Mana wert. Und dann auch noch von jeder beliebigen Farbe. Ja, und die Dinger werden einem ja hinterhergeschmissen, das glaubt man gar nicht mehr. Ja, also da haben wir auch ein Deck gesehen beim Turnier, sehr gut durchdacht, meiner Meinung nach, und also Wahnsinn, was man da für eine Combo raushauen kann einfach. Ja. Und man hat wirklich sehr starke Kontrolle über sein eigenes Mana dadurch und lässt den Gegner kaum Spielraum eigentlich. Genau. Einige Versionen von diesem Deck spielen tatsächlich auch eine der sehr, sehr wenigen Infinite-Combos, die es zurzeit in Standard gibt, nämlich eben die Zulaport Cutthroat Eldrazi Displacer Brood Monitor Combo, wo man seinen Gegner einfach für Infinite drainen kann, weil man, wenn man Brood Monitor mit Eldrazi Displacer flickert, drei Eldrazi Science bekommt, die man dann opfern kann, um wieder den Flicker-Effekt von Eldrazi Displacer zu aktivieren. Das macht man einfach so lange, bis der Gegner tot ist. Also auch überraschend, dass eine Combo, die jetzt eigentlich auf dem Papier insgesamt ziemlich teuer und relativ ineffizient aussieht, funktionieren kann. Ja, definitiv. Eben durch Cryptolith Rite kann man diese Sachen so schnell rausholen. Wie gesagt, eben dadurch, dass die Signs einfach doppelt wert sind, hat man auch so einen kleinen Mini-Ramp, würde ich mal sagen. Oh ja. Und ich meine, wir haben es schon gesagt, Collected Company spielt man in dem Deck einfach dadurch, dass die meisten Kreaturen, die man hat, einfach drei Mana oder weniger sind und man so oder so schon stark in Grün ist. Was gibt's noch zu sagen? Ach ja, Eldrazi Displacer und Reflector Mage, da sind sie wieder. Ja, da sind sie wieder. Und was ich da auch sehe in der Liste, drei Reality Smasher, das ist wahrscheinlich die, ja, das ist die einzige Karte, die überhaupt mal mehr als drei kostet, abgesehen von Collected Company. Ja, einfach so kleiner Nachschub, falls es nicht reicht, mit dem noch hinterher zu drücken. Genau, also das ist, ich denke, eigentlich so das Letzte, was man zu diesem Deck sagen kann. Es ist vermutlich tatsächlich noch das Deck mit den meisten flexiblen Deckslots. Es gibt jetzt außer eben Cryptolith Rite und Collected Company gar nicht so viele Karten, die wirklich fest sind in diesem Deck. Und das erlaubt es einem einerseits, dass Deck so zu bauen, wie man selbst halt drauf Lust hat, eben mit Zulaport Cutthroats oder mit Reflector Mages oder auch mit einer Menge Humans, wenn man Bock hat. Und andererseits erlaubt einem das, halt das Deck sozusagen an das lokale Meta ein bisschen besser anzupassen. Ja, weil es muss ja gar nicht sein, dass man gegen White Green Tokens spielt oder eben Band Company, weil sich vielleicht in eurer Meta oder in eurer Umgebung das Leute das gar nicht leisten können, so ein Deck zu bauen. Und dann spielt ihr auf einmal gegen andere Decks, die, ja, sagen wir mal, diese Liste jetzt zum Beispiel leicht besiegen könnte. Da muss man natürlich ein bisschen umbauen und das geht einfach sehr einfach, wie du schon gesagt hast. Genau. Dadurch, dass man eigentlich nur an zwei Sachen gebunden ist und das sind, ja, gute Karten, die man behält. Zwei Stück. Und dann kann man den Rest einfach umbauen. Genau. Also, das ist wahrscheinlich das Deck, würde ich jetzt mal sagen, wo man als tatsächlicher Deckbauer momentan am meisten Freude damit hat. Eben weil man es so gut personalisieren kann. Ja, vor allem, was mir auch dieser Green-White-Token-Spieler oder Green-White-Human-Spieler auf dem Turnier auch gesagt hat, das Deck macht ihm selber auch überhaupt keinen Spaß eigentlich zu spielen, weil man muss nichts können. Dieses Deck spielt sich selbst im Grunde genommen, weil man muss nicht unbedingt viel kombon oder viel überlegen, was man macht, außer Dromokas Command, da muss man vielleicht ein bisschen taktischer spielen, aber der ganze Rest haut man einfach raus und überrennt den Gegner mit seinen guten Kreaturen und dem Always Watching und allem möglichen. Da ist so ein Band Company schon fast besser, oder halt eben White-Black Control, dadurch, dass man da selber spielt. Ja klar, White-Black Control ist ja dann im Endeffekt sozusagen genau das Gegenteil. Also da, wo so ein Green-White-Deck ziemlich linear ist, ist das White-Black-Control-Deck eben sehr unlinear und die einzelne Entscheidung, die man trifft, hat tatsächlich ziemlich viel Gewicht. Ja, aber das ist seine Meinung, beziehungsweise jeder hat seine eigene Meinung zu den Decks. Klar, es gibt vielleicht Leute, die spielen einfach gerne einfache Decks, die sau stark sind. Jedem sein gutes Recht. Ja, klar. Das sind einfach nur dann schlechte Menschen, meiner Meinung nach. ja, keine Ahnung. Ich meine, ich bin einfach stur und ich will einfach mein Black Red Vampires zum Laufen kriegen, weil es einfach eine coole Mechanik ist und trotzdem kriege ich die ganze Zeit eine verpasst. Ja, aber wie gesagt, Eldritch Moon, ich hoffe einfach darauf. Ja. Vor allem, dass es eine spielbare Liliana gibt für mein Deck. Oh ja, stimmt, eine Liliana wird ja auch noch kommen. Das hatte ich fast vergessen, um ehrlich zu sein. Also, die muss kommen. Das ist einfach einer der Main-Charaktere in Eldritch Moon. Und wenn die nicht als Planeswalker kommt, bin ich einfach nur enttäuscht. Also, dann ist the Promised End nicht mehr so promised gewesen. Ja, dann sieht's nicht mehr so vielversprechend aus. Ja, wir werden uns wahrscheinlich auch ja bei dem Pun, was wir uns ausgedacht haben für diese Folge, wir wissen es noch nicht. Also, ich meine, ihr werdet es ja lesen, bevor ihr diesen Cast gehört habt. Aber wir werden uns irgendwas Dummes ausdenken. Ja, klar, das tun wir ja immer. Ja, tun wir immer. Der Werebär. Danke. Bitte. ja, das war's dann auch diese Woche wieder. Wie gesagt, nächste Woche hoffen wir einfach auf genug Spoiler, dass wir da eine Runde mal drüber quatschen können, was sie auswirken könnten auf Standard. Und das wird im Laufe der Wochen sowieso dann immer mehr, bis irgendwann genug da ist, beziehungsweise bis irgendwann der Full Spoiler da ist, dass wir einfach mal eine kleine Analyse starten können, was wie das Meta verändert werden kann, was für Archetypen rauskommen könnten für den Draft. Ich bin echt gespannt. Ja, und vor allem, was für Eldrazi rauskommen, mal wieder. Ja, eine Sache, die wir, um jetzt mal ganz zum Anfang zurückzugehen, auch noch sagen können, die Collector's Number von dem neuen Emrakul, wenn ich mich nicht versehen habe, war 6 von 205. Das heißt, da kommen noch 5 farblose Karten davor. Sind die farblosen Karten immer die ersten im Set? Ich habe mich noch nie darüber informiert, irgendwie, wie die Sets aufgebaut sind von der Zahl her. Das ist eine gute Frage. Aber also ich habe das irgendwo gelesen, dass das so sein wird. Vertraut mir da nicht unbedingt. Es ist nicht garantierte Information, aber die Möglichkeit besteht, dass wir auch wieder eine ganze Menge farblose Karten kriegen werden. Ich meine, die Eldrazi sind da. Die Eldrazi sind farblos und alles wird wahnsinnig. Alles wird wahnsinnig. Und ja, schaut einfach mal Emrakul noch mal genauer an. Das ist das Artwork allein schon. Wahnsinn. Ja, das wird was werden. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie stark die Karte letztendlich dann sein wird in Standard. Aber ich will auf jeden Fall eine haben, weil die ist einfach cool. Ja, also Standard vielleicht gar nicht mal so stark, außer schauen wir mal, was Color Edition so weiter bringt. Aber Modern, Entschuldigung, Modern und Legacy, also da wird bestimmt was richtig Cooles drum gebaut. Irgendwas wird man bestimmt machen können, ja. Ja, genau. Würde ich sagen, beenden wir die kleine Runde für heute. Hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer, Kritik erwünscht. Und würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.